Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Ihnen heute als Ursendung das Hörspiel Amok von Christina Calvo vorstellen. Es ist die Geschichte von Otto, der seit dem Tode seiner Mutter allein lebt und aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Otto, 38 Jahre alt, ist nicht sehr gebildet. Aber er beobachtet die Welt sehr genau und macht sich dann seine Gedanken über die Politiker, die Mafia oder die Beamten. Und zunehmend durchschaut er die zerstörerischen Kräfte dieser Mächte, die sein Leben bestimmen. Unter der Regie von Hans Rosenhauer spricht Peter Franke. Es ist Dienstag. Ich weiß, dass es Dienstag ist. Ich weiß auch, dass es jetzt zum Kreuzverhör kommt. Und ich werde alles aussagen. Alles. Es ist Dienstag. Dienstag, der 17. April. Aufgestanden bin ich um 7:45. Die meisten Leute stehen übrigens zwischen 6 und 7 Uhr auf. Haben Sie das gewusst? 76% der Bevölkerung steht zwischen 6 und 7 auf. Ich habe eine Statistik drüber. Früher bin ich auch um 6:30 aufgestanden. Aber dann, wissen Sie, dann habe ich es einfach nicht mehr ertragen. Um 6:30 aufzustehen und daran zu denken, dass im selben Moment auch Millionen von anderen Leuten aus dem Bett steigen, aufs Klo zu gehen und zu wissen, dass Millionen anderer Leute auch gerade auf dem Klo sitzen. Jetzt bleibe ich im Bett, bis es 7:45 ist. Dann stehe ich auf und gehe ins Bad. Da rasiere ich mich mit der Klinge. Es ist jeden Morgen dasselbe. Ich verteile die Rasierseife im Gesicht und dann fahre ich mit dem linken Zeigefinger über die Rasierklinge, ob sie noch scharf ist. Und dann geht die Klinge übers Gesicht. Manchmal schneide ich mich, ziemlich oft sogar. Und dann kommen ein paar Bluttropfen heraus und ich frage mich, Täter oder Opfer? So eine Rasierklinge, das ist ja die reinste Mordwaffe. Nicht wahr? Täter oder Opfer? Diese Frage geht mir morgens durch den Kopf. Nach dem Rasieren habe ich mich geduscht und angezogen. Nicht das Hemd hier, sondern ein blaues. Mutter hat mir das noch gekauft. Sie sagte immer, blau und grau steht mir. Dann habe ich gefrühstückt. Haferflocken mit Milch und Zucker und Kakao. Das bin ich so gewohnt. Außerdem schmeckt es mir. Dazu habe ich die Zeitung gelesen. Am meisten interessiert mich da immer die Anzeigenseite. Wegen der kodierten Mitteilung. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass die Anzeigen kodiert sind. Heute war auch wieder eine drin. Brigitte, ich liebe dich. Komm unbedingt um 19 Uhr zur Pinakothek. Natürlich gibt es gar keine Brigitte. Das sind Untergrundbewegungen, die sich da verständigen. Die Mafia ist damit gemeint. Und 19 Uhr bedeutet wahrscheinlich, dass 19 Kilo Heroin angekommen sind. Natürlich werden die nicht zur Pinakothek gebracht, sondern ganz woanders hin. Der Ort ist auch kodiert. Alles ist kodiert. Und vernetzt und verdrahtet. Nach dem Zeitunglesen bin ich in die Gärtnerstraße rübergegangen. Dort wohnt Ursula, Gärtnerstraße 17. Punkt 20 vor 9 geht sie immer mit Susanne aus dem Haus. Ich stelle mich immer in die Garageneinfahrt von der Metzgerei gegenüber und sehe zu, wie sie zur Kirche rübergehen. Dort bringt Ursula Susanne in den Kindergarten. Und dann steigt sie in die Straßenbahn und fährt ins Büro, in die Stadt. Heute hat sie ein gelbes Kostüm angehabt. Es ist neu, ich habe es noch nie gesehen. Es steht ihr sehr gut und ich habe mich gefreut, denn sie hat es ja sicher wegen heute Abend gekauft. Dann bin ich wieder heimgegangen. Auf dem Rückweg habe ich eingekauft im Delikatessengeschäft. Ich wusste nicht, was ich kaufen sollte. Aber vor mir war eine sehr elegante Dame dran und sie hat Lachsschinken gekauft und Trüffelpastete und Mandelkäse und Rotwein und Baguette. Ich habe sehr gut aufgepasst und mir alles genau gemerkt. Und als ich dann an der Reihe war, habe ich dasselbe gekauft. Lachsschinken, Trüffelpastete, Mandelkäse, Rotwein und Baguette. Und außerdem noch Wiener Würstchen für Susanne und im Blumenladen nebenan noch rote Rosen, 7 Stück. Hat alles viel gekostet, aber das macht nichts. Ich weiß, was ich gehört. Da kann mir keiner was nachweisen. Dann bin ich in die Wohnung zurückgegangen und habe den Tisch gedeckt mit Servietten und so. Ich habe mir auch vorgestellt, was sie für ein Gesicht macht, wenn sie hereinkommt und all die schönen Sachen sieht und die Rosen neben ihrem Teller. Und ich habe mir vorgestellt, wie sie sich umdreht und mich ansieht und lacht. So wie damals auf dem Straßenfest, als sie Hallo zu mir gesagt hat. Und Susanne, die läuft gleich zu ihrem Stuhl, wo die große Puppe mit den langen blonden Haaren sitzt. Die habe ich vor 5 Monaten mal gekauft. Ich bin nicht lange mehr in der Wohnung geblieben. Der Krach draußen ist immer lauter geworden. Jetzt reißen sie die Straße vor dem Haus auf, wegen der neuen Verkabelung. Davor haben sie 2 Jahre lang die beiden Häuser gegenüber neu isoliert. Und davor wurde das Haus nebenan umgebaut. Und davor wiederum haben sie 3,5 Jahre lang an der U-Bahn gebaut, vorne an der Ecke. Mit Nachtgenehmigung, ich habe alles genau aufgeschrieben. Immer muss irgendwo Krach gemacht werden mit Pressluftbohrern und all den Maschinen. 11.000 Baustellen gibt es in der Stadt. Es ist alles genau berechnet. Sie wollen die Leute mit all dem Krach so fertig machen, dass die nicht mehr klar denken können und nicht mitbekommen, was da in Wirklichkeit in der Politik geschieht. Und deswegen werden auch immer die falschen Politiker gewählt. Es ist nämlich alles politisch. Aber ich lasse mich nicht fertig machen von denen. Ich gehe aus dem Haus. Irgendwohin, wo es still ist. Damit ich einen klaren Kopf behalte. Heute bin ich zum Westfriedhof gefahren. Mutter liegt auf dem Südfriedhof. Da fahre ich 2 bis 3 Mal die Woche raus. Aber oft fahre ich auch zum Westfriedhof. Im Bus saß mir eine junge Frau gegenüber. Sie war so Ende 20. Und sie trug einen grünen Mantel und grüne Schuhe und keinen Ehering. Frauen mit grünen Schuhen tragen übrigens fast nie einen Ehering. Ich habe es aufgeschrieben. Von 73 Frauen mit grünen Schuhen hatten nur 8 einen Ehering am Finger. Ich denke oft über diese Bedeutung nach. Ich bin nicht sehr gebildet. Ich habe bloß Volksschule, aber ich beobachte alles sehr genau und schreibe es auf und mache mir meine Gedanken dazu. An der übernächsten Station ist die Frau ausgestiegen bei den Hermeswerken. Es war genau 9.47 Uhr. Wahrscheinlich ist sie bei Hermes angestellt und fängt um 10 Uhr mit der Arbeit an. Sie haben nämlich Gleitzeit dort, das hat mir Werner mal erzählt. Der war früher mal mit einer Sekretärin von Hermes befreundet. Aber nur ganz kurz. Eine andere Frau ist eingestiegen und hat sich mir gegenübergesetzt. Sie war älter, so Mitte 60. Und sie hatte einen Grabkranz auf dem Schoß mit einer schwarzen Schleife dran. Für Gottlieb, in Liebe, deine Lore, stand drauf. Da wusste ich, dass sie auch zum Westfriedhof fährt, um ihren Gottlieb zu beerdigen. Der Kranz war aus Narzissen gemacht. Wahrscheinlich waren das die Lieblingsblumen von Gottlieb gewesen. Das hat mir mal der Friedhofsgärtner erzählt, dass viele Leute für die Grabkränze die Lieblingsblumen von den Verstorbenen auswählen. Außer wenn es ganz teure sind, Orchideen oder so. Die kaufen sie nicht. Ich habe mir gedacht, wenn Gottlieb Narzissen gern hatte, dann muss er ein freundlicher Mensch gewesen sein. Groß und blond und fröhlich. So habe ich ihn mir vorgestellt. Und da habe ich der Frau Lore zugenickt. Bloß so, weil doch jetzt ihr Gottlieb tot ist. Aber sie hat weggesehen. Aus dem Fenster raus, so als hätte ich was Falsches gemacht. Am Westfriedhof sind wir ausgestiegen. Ich wollte Frau Lore anbieten, ihr den Kranz zu tragen, weil er doch ganz schön schwer war und ich recht kräftig bin. Aber sie ist ganz schnell vor mir aus dem Bus gestiegen und zur Kapelle rübergerannt. Da habe ich sein lassen. Ich bin auch nicht mit an Gottliebs Grab gegangen. Sonst stelle ich mich oft bei Beerdigungen mit ans Grab und höre zu, was der Pfarrer sagt. Einmal. Wir nehmen Abschied von unserem Büro. Einmal stand ich ganz allein an einem Grab. Da war keiner gekommen. Bloß ich war gerade da. Der Mann, den sie begruben, der hieß Hermann Brunner. Verbindet nur die Fortdauer und der Mannschaft. Wir übergeben den Leib der Ehe. Mit Hermann verstehe ich mich gut. Auch wenn wir uns nie begegnet sind, als er noch lebte. Ich rede mit ihm und er antwortet mir. Wir sind gewissermaßen ein geschlossenes System, wissen Sie? Zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Ich habe auch rausgefunden, wo er gewohnt hat. In einem Haus am Südring, in der Hochhaussiedlung. Oben im 14. Stock, eine Frau aus dem 16. Stock, die konnte sich erinnern, dass sie ihn manchmal gesehen hat. Gesprochen hat sie nie mit ihm. Er war ein kleiner, dünner Mann mit dunklen Haaren, hat sie gesagt. Und er hat ein grünes Fahrrad. Auf dem ist er jeden Tag gefahren. Und einen schwarzen, zottligen Hund hat er gehabt, den hat er Leila gerufen. Als man Hermann Brunner in seiner Wohnung gefunden hat, da war er schon über eine Woche tot. So was passiert ja manchmal. Und als sie die Tür aufgebrochen haben, da ist der Hund rausgerannt und verschwunden. Leila! Manchmal gehe ich runter zum Südring und schaue, ob ich vielleicht Leila sehe. Leila! Kann ja sein, dass sie noch lebt. Leila! Ich gehe durch die Straßen und rufe Leila, Leila. Aber bisher habe ich keinen schwarzen, zottligen Hund gefunden. Wenn ich ihn finden würde, dann würde ich ihn mitnehmen und für ihn sorgen. Frau Hutter nebenan würde sich natürlich darüber aufregen, aber das wäre mir egal. Ich habe noch die Stiefmütterchen auf Hermann Brunners Grab gegossen. Und dann bin ich mit dem Bus wieder in die Stadt gefahren. Ich habe da so meine Plätze. Den Marktplatz zum Beispiel. Da setze ich mich manchmal auf einen Stuhl und schaue zu, was so alles passiert. Man sieht sehr viel dort. Einmal habe ich ein Glasauge gefunden. Ich habe es zur Polizei gebracht. Denn wenn einer ein Glasauge verliert, dann sucht er danach. Aber der Polizist hat gesagt, es ist eine Glasmurmel. Ich habe ihm dann erklärt, dass es ein Glasauge ist. Und dann hat er es doch behalten. Ich weiß nämlich genau, wie Glasaugen aussehen. Mutter hatte eines. Meistens gehe ich nur so durch die Straßen. Sehr weit gehe ich nicht, weil ich schnell ins Schwitzen komme. Deswegen gehe ich immer auf der Schattenseite. Das ist auch vernünftiger, weil die Sonnenstrahlen wegen dem Ozonloch jetzt so gefährlich geworden sind. Früher, da bin ich manchmal weiter weggefahren, sogar bis an die Grenze. Vor 2 Jahren war das. Da wollte ich auch über die Grenze. Damals hatte ich noch einen Wagen. Ich bin an die Kontrollstelle gekommen. Den Koffer hatte ich neben mir auf dem Beifahrersitz. Und auf einmal habe ich zittern müssen und in meinem Magen hat es geblubbert und georgelt. Dabei war gar nichts in dem Koffer. Bloß ein bisschen Wäsche und mein Rasierzeug. Aber wissen Sie was? Am liebsten wäre es mir gewesen, die hätten den Koffer aufgemacht und die Bombe drin gefunden und dann das Kreuzverhör mit mir gemacht. Dann wäre endlich alles vorbei gewesen. Dabei weiß ich gar nicht, wie man eine Bombe macht. Aber die haben nicht mal meinen Pass angesehen. Das war immer so bei mir. Ich stehe an der Grenze und keiner will meinen Pass sehen. Das hat mich das letzte Mal so aufgeregt, dass ich wieder umgekehrt bin und nach Hause gefahren. Ich hätte den Grenzer erschlagen sollen. Wissen Sie, was ich meine? Ich meine, wofür ist eine Grenze da und wofür habe ich einen Pass, wenn ihn keiner kontrolliert? Das ist Vernachlässigung der Dienstpflicht. Nie hat sich einer mein Passbild angesehen. Vom Marktplatz aus bin ich dann in Günthers Kneipe gegangen. Nicht, dass ich viel trinke. Und wenn ich mal was trinke, dann bleibe ich völlig ruhig. Ich werde nicht gewalttätig oder so. Nein, ich gehe in Günthers Kneipe, weil er meistens mittags eine Suppe kocht, eine frische. Nicht so chemisches Konservenzeugs. Außerdem hat er 3 Spielautomaten in der Kneipe. Wenn ich da mal ein paar Mark raushole, dann habe ich beinahe das Gefühl, das ist echtes Geld. Echt verdientes Geld, meine ich. Zurzeit habe ich nicht viel. Nicht, dass ich arbeitsscheu bin. Aber ich kann meinen Beruf ja nicht mehr ausüben. Ich bin Maler, Tapezierer. Ich habe schon hunderten von Leuten die Wohnungen ausgemalt. Bis vor 3 Jahren, kurz nach Mutters Tod war das. Da kriegte ich dieses Asthma. Eine Allergie auf das chemische Zeug in den Farben. Ich habe sogar ein ärztliches Gutachten drüber. Nur Geld habe ich deswegen von keinem gekriegt. Das Arbeitsamt hat gesagt, ich soll mich umschulen lassen, aber das sehe ich nicht ein. Mir müsste doch jemand was bezahlen. Der Staat müsste da bezahlen. Der unterstützt doch die ganze Chemie. Zum Glück hatte ich das Geld von Mutter. 22.000 Mark habe ich unter ihrer Matratze gefunden. Mich hat es fast umgehauen, weil sie doch immer gesagt hat, dass wir sparen müssen. Wir schaffen das schon, hat sie immer gesagt. Wir müssen nur sparen und immer fest zusammenhalten und dann kann uns keiner was nachweisen. Und wir haben gespart und fest zusammengehalten. In der Nacht ist sogar unser Atem ganz gleich gegangen. Und nie haben wir Schulden gemacht. Sie war wirklich die beste Frau auf der Welt. Jetzt ist fast nichts mehr übrig von dem Geld. Aber wenn Ursula kommt, dann finde ich schon eine Arbeit. Schließlich muss ich ja dann für sie und Susanne sorgen. Und sie soll auch alles haben, was man braucht. Vielleicht wird es ein bisschen eng werden, manchmal. Aber wenn wir sparen und alle 3 fest zusammenhalten, dann kann uns keiner was nachweisen. Bei Günther gab's heute Blumenkohlsuppe. Werner kam auch. Mit ihm habe ich früher manchmal zusammengesessen und gewürfelt oder Karten gespielt. Er schiebt manchmal einen Tag auf dem Bau. Als er reinkam und mich an der Theke sitzen sah, da hat er gegrinst, ich weiß es. Obwohl ich sofort weggesehen habe, ich habe es gespürt. Ich kann Werner nicht ausstehen. Vor einem halben Jahr hat er mir nämlich 100 Mark aus der Jackentasche geklaut. Ich habe es erst zu Hause gemerkt, aber ich weiß genau, dass er es gewesen ist. Es kann nur Werner gewesen sein. Aber weil ich es ihm nicht nachweisen kann, habe ich nichts zu ihm gesagt. Nur schaue ich ihn seither nicht mehr an. Wenn ich ihn nämlich ansehen würde, dann müsste ich ihm ins Gesicht schlagen. Aber sowas mache ich nicht. Ich bin kein Schläger. Sowas mache ich nicht. Wegen Werner konnte ich dann fast nichts von der Suppe essen, obwohl sie gut geschmeckt hat. Günther hat mich auch sofort gefragt, warum ich sie nicht esse. Da hat Werner ganz laut gelacht und gesagt, oh, der Otto macht halt eine Diät. Es stimmt ja, dass ich dick bin. Ich war immer ein bisschen dick, schon als Kind. Aber deswegen braucht Werner nicht die Klappe aufzureißen und so rumzuschreien. Wahrscheinlich war es wegen der Frau, die neben ihm saß. Die war neu hier drin. So um die 30 war sie, ein blonder Typ. Mit einer ganz blassen, dünnen Haut. Man konnte die grünen Adern sehen. Sie muss irgendwas Verkehrtes im Blut gehabt haben. Sie saß vor einem Glas Bier und aß Kekse. Aus einer Tüte. Die Kekse waren ganz grau. Wie aus Staub gepresst sahen sie aus. Ich habe ihr gesagt, sie soll die Kekse nicht weiter essen. Aber da hat sie mich nur angestarrt, als ob ich verrückt wäre. Ich habe ihr gesagt, sie soll mich nicht ansehen, als ob ich verrückt wäre. Und ob sie nicht wüsste, was für Dreck heutzutage in all den Nahrungsmitteln drin ist. Aber sie hat die Kekse weitergegessen und Werner hat gekichert. Er wollte gar nicht aufhören mit seinem blöden Gegackerer. Das hat mich geärgert. Und dann sind mir plötzlich wieder die 100 Mark eingefallen. Und da habe ich ihm einen Schubs gegeben und da ist er vom Hocker gefallen. Dabei war es nur ein ganz leichter Schubs. Was kann ich dafür, dass er so ein Leichtgewicht ist. Dann bin ich gegangen. Es war sowieso schon fast 1 Uhr. Und da geht Ursula immer in die Kantine. Gegenüber vom Büro. Sie sah wirklich toll aus. In dem neuen Kostüm. Ich habe mir vorgenommen, ihr das am Abend auch zu sagen. Mutter hat sich über Komplimente auch immer gefreut. Und außerdem hat sie es ja extra für mich gekauft. Als sie wieder im Büro war, bin ich zum Markt zurück und dann runter zum Südring. Ist weit dorthin. Man läuft die Steinerstraße runter, zwischen hohen grauen Häusern durch. Wie durch ein Röhrensystem, das immer enger wird und dunkler. Man läuft und läuft und dann ist da der Geruch von den Dämpfen, die überall aufsteigen. Das kommt vom Atommüll, den sie unterirdisch einlagern, weil sie nicht wissen, wohin damit. Und dann habe ich den schwarzen Hund gesehen. Drüben auf der anderen Straßenseite. Ein schwarzer, zottliger Hund. Und ich wusste sofort, dass es... Leila! Leila! Es war Leila. Hermann Brunners Hund. Sie hat mich ihren Namen rufen hören und wollte zu mir rüberlaufen. Da hat dieser Idiot sie... totgefahren. Dieser Idiot. Dieser Idiot. Dieser Idiot. Dieser Idiot. Ich bin hingelaufen und habe Leila unter dem Auto rausgezogen. Sie hatte einen ganz matschigen Kopf und war überall voller Blut und Glassplitter. Der Fahrer ist gekommen und hat mich angebrüllt, dass ich seinen Scheinwerfer ersetzen muss. Er dachte, Leila wäre mein Hund. War sie ja auch. Und da habe ich ihm gesagt, dass er ein Mörder ist. Und dass mir sein Scheinwerfer scheißegal ist. Mörder, habe ich geschrien. Mörder. Mörder, Mörder. Und da hat er mit dem Fuß nach Leila getreten. Nicht nur einmal, immer wieder und wieder. Hat ihr auf den Kopf getreten. Er war ganz rot und dick im Gesicht und hat irgendwas gebrüllt. Ich habe da nicht mehr zugehört. Ich wollte nur noch, dass er aufhört, auf Leilas Kopf zu treten. Dazu hatte er kein Recht. Da habe ich ihn am Fuß gepackt und festgehalten. Da ist er gestolpert und hingefallen. Hau ab, habe ich gesagt. Dann habe ich seinen Fuß losgelassen. Er ist aufgestanden und ganz schnell zu seinem Wagen gerannt und weggefahren. Christus leuchte ihm als ewiges Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihm verbindet, möge fortdauern in der Gemeinschaft der Heiligen. Da saß ich nun mit Leila. Sie hat geblutet und geblutet, obwohl sie gar nicht mehr gelebt hat. Und ich habe nachgedacht, wo ich mit ihr hin soll. Und dann fand ich es am richtigsten, wenn sie neben Hermann Brunner begraben wird. Also habe ich sie zur Bushaltestelle getragen. Und weil das Blut so getropft hat und die Leute immer auf meine verschmierte Jacke geschaut haben, habe ich im Supermarkt eine große Plastiktüte gekauft und Leila hineingelegt und sie so getragen. Zuerst bin ich mit dem 21er Bus in die Stadt zurückgefahren und dann mit dem 16er raus zum Westfriedhof. Und als ich im Bus saß, da musste ich weinen. Es war mir egal, ob das jemand sieht. Ich musste weinen, weil Leila tot ist und weil die Menschen so schlecht sind. Am Friedhofseingang ist mir Frau Lore entgegengekommen. Sie hat auch geweint. Aber sie hat zur Seite geschaut, als sie an mir vorbeiging. In der Reihe, wo Hermanns Grab ist, da haben 2 Frauen Gräber gegossen. Und so konnte ich Leila nicht aus der Tasche nehmen. Denn es ist ja verboten, Hunde mit auf den Friedhof zu bringen. Also habe ich die Plastiktasche im Gebüsch hinter Hermann Brunners Grab versteckt. Ich werde ein anderes Mal wiederkommen und Leila begraben, an einem Regentag. Da geht kaum einer zum Friedhof, da sind wir ungestört. Und dann habe ich alles Hermann erzählt. Alles und ganz genau. Und wie leid es mir tut, dass Leila tot ist. Er hat mir keine Vorwürfe gemacht, das tut er nie. Er hat alles verstanden. Aber dann hat er gesagt, Auge um Auge. Und Zahn um Zahn. Und dass ich es dem Autofahrer heimzahlen soll. Und ich habe die Plastiktüte, die andere, die mit dem Revolver, unter dem Grabstein ausgegraben und habe gesagt, okay, wenn ich ihn finde, den Fahrer, dann zerschieße ich ihm die Reifen. Dann bin ich heimgefahren, habe geduscht, denn überall an mir hat das Blut von Leila noch geklebt. Dann war es schon 4:30. Um 5 Uhr kommt Ursula aus dem Büro und fährt zum Kindergarten, um Susanne abzuholen. Ich dachte, sie will sicher zuerst noch nach Hause, um sich zu frisieren, bevor sie dann zum Abendessen kommen. Zuerst wollte ich daheim auf sie warten. Bei mir. Ich habe den Mandelkäse noch mal in den Kühlschrank gestellt, damit er wieder frisch wird. Und das Baguette habe ich in den Herd gelegt, damit es schön knusprig ist, wenn die beiden kommen. Aber dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Mir war ganz flau im Magen. Das mit Leila hat mich richtig fertig gemacht. Als Mutter starb, war mir auch so flau. Jetzt sind sie alle tot. Wenn Ursula nicht wäre, dann wäre überhaupt keiner mehr da. Um 5:05 war ich an ihrem Büro. Ich warte immer auf der anderen Straßenseite, damit sie mich nicht für aufdringlich hält. Das will ich nicht. Ich habe sie ja auch voriges Jahr versprochen, dass ich mich nicht bei ihr melde, damit sie Zeit und Ruhe hat, sich alles genau zu überlegen. Wir haben uns übrigens bei einem Straßenfest kennengelernt, voriges Jahr im Mai. Sie trug ein rotes Kleid und hat mir sofort gefallen. Mit den blonden Haaren dazu. Nur spreche ich nie Frauen an. Mutter fand das auch richtig so. Sie sagte immer, eine, die sich ansprechen lässt, die ist sowieso nichts für dich. Wenn die Richtige eines Tages kommt, dann ergibt sich alles wie von selbst. Ich glaube auch, dass Mutter recht gehabt hat. Es hat sich auch deswegen nie was ergeben, weil es nie die Richtige war. Bis voriges Jahr auf dem Straßenfest. Ich stand an der Ecke beim Bäckerladen vorn. Und da kam Ursula vorbei und lächelte mich an und sagte, hallo, da drüben sind noch Plätze frei. Da wusste ich, dass sie die Richtige ist. Wir haben uns hingesetzt und was getrunken und sie hat mir erzählt, dass sie gerade mit ihrer Tochter hier eingezogen ist, weil sie sich von ihrem Mann getrennt hat und sich scheiden lassen wird. Und dass sie viel Arbeit hat und dass sie Vertrauen zu mir hat. Ich habe ihr die Wohnung gestrichen und die Küche tapeziert und die Möbel aufgestellt und die Regalbretter festgenagelt. Als sie meinte, die Wohnung wäre viel zu teuer für sie, da meinte ich, ich könnte ja mit einziehen. Denn wir gehören jetzt doch zusammen. Und da sagte sie, dass sie Zeit und Ruhe zum Überlegen bräuchte. Und sie wollte auch erst abwarten, bis sie geschieden war. Das habe ich verstanden und ich habe ein halbes Jahr gewartet. Nach einem halben Jahr sagte sie, dass sie noch mehr Zeit bräuchte. Sie hätte gerade eine Krise und Susanne hätte Scharlach. Das war am 17. November. Ich habe das verstanden. Frauen haben öfter Krisen, ich weiß das von Mutter. Gut, habe ich gesagt, ich warte noch 5 Monate und am 17. April, da kommst du mit Susanne zu mir zum Abendessen und wir besprechen dann alles endgültig. Und heute ist der 17. April. Um 5:05 war ich an ihrem Büro. Gegenüber ist das Finanzamt. Man geht ein paar breite Stufen hoch und dann steht da eine dicke Steinsäule und dahinter stehe ich immer. Um 4:55 kam sie dann raus. Ich musste den Arm um die Säule legen. Aber dann habe ich mir gesagt, jetzt gehst du zu ihr, denn heute ist ja der 17. Und Ursula hat das auch nicht vergessen. Denn sie ging nicht wie sonst gleich zur Straßenbahnhaltestelle, sondern blieb stehen und sah sich um. So wie man sich umsieht, wenn man auf jemand wartet. Und da bin ich losgerannt, auf die Straße runter. Hier bin ich, habe ich gerufen. Ursula, hier bin ich. Und dann habe ich den Mann gesehen. Er war groß und dunkelhaarig und er gab Ursula einen Kuss auf die Wange. Mir ist sofort eingefallen, dass das nur Ursulas Bruder sein kann, der Robert, der in Innsbruck lebt, von dem hatte sie mir damals erzählt. Er war wohl zu Besuch hier und weil ich nicht gleich stören wollte, bin ich stehen geblieben und habe zugesehen, wie sie zu einem blauen Auto gegangen sind. Ich habe auf das Nummernschild geschaut, aber es hatte gar kein österreichisches Kennzeichen, sondern eines von hier aus der Stadt. Und das habe ich da nicht verstanden. Außerdem war plötzlich überall solch ein Krach. Von überall her hat es gerauscht und gepfiffen. Und dann ist der blaue Volvo losgefahren. Da hat ein Taxi vor mir gehalten und eine Frau stieg aus und ich bin eingestiegen und habe dem Fahrer gesagt, er soll zur Michaeliskirche fahren. Dorthin, wo Susannes Kindergarten ist. Es war viel Verkehr, aber dann waren wir doch gleichzeitig mit dem blauen Volvo da. Ich wollte sofort aussteigen, aber der Taxifahrer hat mich festgehalten. Ich habe ihn auch gut verstanden. Nur hatte ich doch kein Geld mehr. Das letzte hatte ich für das Abendessen ausgegeben und bin deswegen ja auch den ganzen Tag schwarz gefahren in den Bussen. Aber er hat an meinem Ärmel gezerrt und da habe ich ihm meine Armbanduhr gegeben und ihn ein bisschen geschubst, damit er mich loslässt. Er hat mich auch losgelassen. Aber er hat noch was hinterhergerufen, nur konnte ich mich nicht darum kümmern, weil ich doch zu Ursula musste. Außerdem war die Uhr sowieso viel mehr wert als die Taxifahrt. Es war nämlich die, die mir Mutter zur Kommunion geschenkt hatte. Mit einem anderen Band natürlich. Als ich über die Straße lief, da kam auch gerade Susanne aus dem Kindergarten und rannte zu Ursula. Ursula, habe ich gerufen. Ursula, hier bin ich. Der Mann hat Susanne auf den Arm genommen und sie hat ihn ins Gesicht geküsst. Das fand ich nicht richtig. Kleine Mädchen sollten keine fremden Männer küssen. Ursula! Da hat sie sich umgedreht. Und dann hat sie mich sehr seltsam angesehen. Ursula, ich bin es doch. Otto! Sie hat mich weiter angestarrt. Und der Mann ist mit Susanne zum blauen Volvo gegangen. Ich habe Ursula gesagt, dass heute doch der 17. April ist und dass das Abendessen fertig ist und dass es Trüffelpastete und Mandelkäse und heißes Baguette gibt und Wiener Würstchen für Susanne. Da ist sie 3 Schritte zurückgegangen, so als würde ich sie belästigen. Das hat mich geärgert, denn ich habe sie nicht belästigt, nie. Ich habe ein halbes Jahr gewartet und dann nochmal 5 Monate, damit sie Zeit für die Scheidung und all das andere hat. Genauso, wie sie es gewollt hat, habe ich alles getan. Und es hat mich geärgert, dass sie jetzt so tut, als würde ich sie belästigen. Ich habe sie am Arm gepackt. Es ist der 17., habe ich gesagt. Und wir haben verabredet, dass du heute mit Susanne zu mir zum Abendessen kommst, damit wir alles endgültig besprechen. Sie wollte sich losreißen, aber ich habe sie festgehalten. Das hat ihr Angst gemacht und das hat mich schon wieder geärgert. Es gab überhaupt keinen Grund, Angst vor mir zu haben. Immer habe ich alles nur so gemacht, wie Ursula selbst es gewollt hat. Und wo sie doch letztes Jahr auch gesagt hatte, dass sie Vertrauen zu mir hat. Ich bin immer ärgerlicher geworden, weil sie mich so komisch angestarrt hat. Und ich habe sie am Arm gezerrt und gesagt, sie soll jetzt endlich mitkommen. Aber sie hat nur immerzu den Kopf geschüttelt und plötzlich war dieser Mann wieder da. Und er hat meinen Arm gepackt und gesagt, ich soll seine Frau loslassen. Ich mag es nicht, wenn Fremde mich anfassen. Und da habe ich ihn geschubst. Denn das Ganze ging ihn ja schließlich gar nichts an. Kennst du den Kerl, hat der Mann gefragt. Ursula hat den Kopf geschüttelt und auf die Straße geschaut und ich bin noch ärgerlicher geworden. Ich bin es doch, Otto, habe ich gerufen. Lassen Sie die Finger von meiner Frau, hat der Mann gesagt, sonst hole ich die Polizei. Und dann ist Susanne angerannt gekommen. Hallo Otto, hat sie gerufen und gelacht. Papi, Papi, fährt Otto jetzt mit uns? Ich fand das nicht richtig, was Ursula da machte. Sie hatte sich vor einem Jahr die Wohnung von mir streichen lassen. Und ich habe das Parkett abgezogen und die Möbel getragen. Und alles war klar mit uns. Und ich habe gewartet, so lange, wie sie es gewollt hat. Und nun steht der Trüffelkäse auf dem Tisch und das Parkett liegt knusprig im Herd. Und Ursula schaut mich nicht an und spricht kein Wort zu mir. So wie Frau Lore auf dem Friedhof. Und die Frau mit den grünen Adern in Günthers Kneipe. Und wie die Zöllner an der Grenze. Alle haben sie immer an mir vorbeigesehen. Und da habe ich mir gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt gehst du hin und zwingst sie, den Koffer aufzumachen und das Bild im Pass zu kontrollieren. Jetzt sofort. Und ich bin zum blauen Volvo gelaufen und losgefahren. Bis zur Grenze ist es ja nicht weit, 1,5 Stunden ungefähr. Und ich war gerade auf der nördlichen Stadtallee. Es war ja ganz klar, dass ich die Vorfahrt gehabt habe, nicht der andere. Und ich bin ausgestiegen, um die Sache zu klären. Aber da kam der Mann schon auf mich zugerannt. Und er schrie auf mich ein. Und dann kamen noch andere Leute. Und schließlich kam ein Auto mit einer Lichtsirene. Zuerst habe ich die Zöllner gar nicht erkannt. Aber dann, als ich die Uniform sah, da war ich richtig froh. Und ich habe meinen Pass rausgeholt, damit sie mich kontrollieren können. Ich habe ihnen auch gesagt, dass sie meinen Koffer aufmachen sollen. Und dann war es wie früher. Sie haben meinen Pass nur ganz flüchtig angeschaut und wollten meinen Führerschein haben. Dabei habe ich den doch gar nicht mehr. Sowas müssen die doch wissen. Und außerdem ist der Pass doch viel wichtiger als ein Führerschein. Und dann habe ich gesehen, wie der andere Mann, der mit dem ich zusammengestoßen war, plötzlich gegrinst hat, ganz dick und rot ist sein Gesicht geworden. Und da ist mir wieder eingefallen, was Hermann Brunner gesagt hat. Dass ich es dem Autofahrer heimzahlen soll, hat er gesagt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich habe die Plastiktüte aus meiner Jackentasche herausgeholt und ihn entsichert. Ich weiß, wie man mit sowas umgeht. Werner und ich, wir haben mal eine Weile um die Wette geschossen, vor 2 Jahren. Draußen im Wald. Wichtig war, wer am schnellsten nachladen konnte. Aber dann hat uns der Förster beinahe erwischt. Wir konnten gerade noch fortlaufen. Und richtig Spaß hat es eigentlich auch nie gemacht. Ich wollte eigentlich immer nur eines. Dass der Zöllner meinen Koffer aufmacht. Und dass endlich die Bombe gefunden wird. Und dann einer mit mir das Kreuzfeuer macht. Ich meine, man muss mir doch auch mal zuhören. Auch wenn ich anders kodiert bin. Ich werde mit Hermann Brunner drüber reden. Vielleicht gehe ich sogar selbst zu ihm und bespreche alles mit ihm unter 4 Augen. Er hat den gleichen Code wie ich. Ja, das tue ich. Ich gehe zu Hermann Brunner. Ja, ich weiß. Ihr wollt mich nicht gehen lassen. Ihr seid die Mafia und ihr pflanzt mir Geräte ein, um meinen Code zu ändern und mich an ein anderes Netz anzuschließen, damit ich verrückt werde und die Politiker mit mir machen, was sie wollen, bis ich nicht mehr weiß, wer ich bin und wie ich heiße. Aber ich lasse mich nicht an euer Netz anschließen und ich werde nicht vergessen, wie ich heiße. Mein Name ist... Mein Name ist Hermann Brunner. Das war das Hörspiel Amok von Christina Calvo. In der Rolle des Otto hörten Sie Peter Franke. Technik Peter Kretschmann und Heike Lexau. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie führte Hans Rosenhauer.